Zweites Kapitel: Kritik des Ordensinneren. Unter Ordensinnerem verstehe ich den Geist des Ordens. Theoretisch gibt er sich kund in den Ordenssatzungen, praktisch in der Ordenswirksamkeit. So kommen Äußeres und Inneres zusammen, beide bilden den Ordensorganismus mit seinem Wesen und mit seinem geschichtlichen Leben. Auf dieses alles hat sich also die Kritik nach Beantwortung einiger Vorfragen zu erstrecken. Vier Vorfragen. Erstens, haben wir in den vorliegenden Ausgaben des Instituts der Gesellschaft Jesu, Prag 1757, Rom 1870 und so weiter, die wirklichen und vor allem die vollständigen Ordenssatzungen? Eine sichere Antwort kann nicht gegeben werden. Wir müssen das Gebotene als vollständige Satzungen ganz und gar auf Treu und Glauben hinnehmen, im Vertrauen auf die Ehrlichkeit des Darbietenden, nämlich des Jesuitenorden selbst. Nirgends auch findet sich eine Bestätigung über die Vollständigkeit der Satzungen durch eine andere Autorität, ich denke dabei selbstverständlich nur an eine kirchliche, der Einsicht gewährt worden ist in die Originalakten, ersten Niederschriften und Redaktionen der Satzungen. Nur der Orden sagt uns, das sind meine Satzungen und Regeln. Aber nicht einmal der Orden selbst hat jemals authentisch und feierlich erklärt, das sind meine vollständigen Satzungen, meine vollständigen Regeln, andere gibt es nicht. Schwere Bedenken in Bezug auf Vollständigkeit steigen auf, wenn man das Summarium Constitutionum und die Regular Communis durchliest, das heißt also denjenigen Teil der Ordenssatzungen, der eine gedrängte Übersicht, die Quintessenz der Grundgesetze und Regeln enthalten soll. Zusammenfassung derjenigen Satzungen, die sich auf die geistliche Unterweisung der unsrigen beziehen und von allen zu beachten sind. In 52 Punkten und 49 Regeln findet sich da ein wirres, zusammenhangloses Durcheinander. Neben asketischen Vorschriften stehen rein äußerliche Vorschriften, Gesetze, die Grundrichtungen für Aufbau und Leitung vorzuschreiben scheinen, sind vermischt mit offenbar nebensächlichen und vorübergehenden. Nicht so sehr der Mangel an Ordnung, sondern der Mangel an Zusammenhang fällt auf. Man fühlt das Lückenhafte und unwillkürlich stellt sich der Gedanke ein, ist nicht hier und hier und hier etwas ausgelassen? Das Summarium und die Regular Communis werden jeden Monat einmal während der Mahlzeiten vom Katheter des Refektoriums herab vorgelesen. Je öfter ich sie hörte, umso energischer zweifelte ich. Höre ich Vollständiges oder bewusst und gewollt Verstümmeltes? In später zu erwähnenden wichtigen und entscheidenden Unterredungen habe ich meinem Zweifel dem Provinzial der deutschen Ordensprovinz Pater Jakob Rathgeb vorgelegt. Ich erhielt die ausweichende Antwort, lassen Sie doch solche Grübeleien. Nehmen Sie die Dinge, wie der Tag sie bringt, was später kommt, ist nicht für heute. Reichlichen Stoff zum Nachdenken und zum Zweifel nach dieser Hinsicht bieten die Verhandlungen der 5. Generalkongregation von 1593-1594. Wir wissen von den Verhandlungen nur aus den vom Orden selbst veröffentlichten Dekreten. Nebenbei, warum hat der Orden noch niemals das vollständige Protokoll auch nur einer einzigen Generalkongregation, es hat deren bis jetzt 25 gegeben, veröffentlicht? An Raum in seinen dickleibigen und zahlreichen Werken über die äußere und innere Geschichte des Ordens hat es ihm wohl doch nicht gefehlt. Aber selbst aus diesen Dekreten erhellt deutlich, dass in Bezug auf die Satzungen gewollte Dunkelheiten bestehen, sodass man mit Fug und Recht an der Vollständigkeit der vom Orden durch den Druck veröffentlichten Satzungen zweifeln kann. Sorgfältig verheimlicht der Orden in den von ihm herausgegebenen Sammlungen der Kongregationsdekrete, Prager Ausgabe des Institutum der Gesellschaft Jesu, Band 1, Seite 449 bis 696, römische Ausgabe, Band 1, Seite 139 bis 461, die Verhandlungen und Beschlüsse der 8. Generalkongregation 1645-1646, über ein wichtiges Schreiben Innozenz des X., das sich in 18 Punkten mit umfassenden Reformen am Jesuitenorden beschäftigt. Auf der 14. Generalkongregation im Jahre 1696 beantragte der General Thyrsus Gonzales, die Kongregation möge beschließen, die vergangenen Dinge, das heißt der Streit über das Auftreten des Generals gegen den Probabilismus, sollten nicht mehr berührt werden. Die Kongregation beschloss demgemäß, aber dieser wichtige Beschluss fehlt in allen amtlichen Ausgaben der Kongregationsdekrete. Die Beweisstücke bei Döllinger Reusch, Moralstreitigkeiten, Band 2, Seite 214. Die für die Öffentlichkeit bestimmten Ausgaben der Dekrete sollen eben nichts enthalten, was ein ungünstiges Licht auf innere Vorgänge werfen könnte. Wie oft mag dies abgekürzte Verfahren Platz gegriffen haben? Wie lässt sich aufgrund solcher amtlicher Akten Geschichte schreiben? Auch in den Regeln des Sozius des Provinzials finden sich Hinweise auf nur handschriftlich existierende geheime Ordenssatzungen. Seiner Obhut unterstellt ist das besondere Archiv der Ordensprovinz, insoweit es handschriftliche Bücher enthält, die für Leitung der Provinz besonders wichtig sind. Zu solchen Büchern werden dann gerechnet das Buch, das die ungedruckten, für die ganze Gesellschaft gültigen Anordnungen, die Ordinationes der Ordensgenerale, enthält. Das Buch, das eine andere Art ungedruckter Rundschreiben der Generale enthält. Besonders letztgenanntes Buch muss als Geheimbuch bezeichnet werden. Bedeutungsvoll für vorliegende Frage sind auch die Worte des von den Jesuiten tödlich gehassten und bis über das Grab hinaus verfolgten Don Palafox, Bischofs von Los Angeles. In seinem berühmt gewordenen Schreiben an Innozenz den 10. vom 8. Januar 1649, auf das ich noch zurückkommen werde, sagt er: Welcher andere Orden hat Satzungen, die er nicht sehen lässt, Privilegien, die er verborgen hält, heimliche Regeln und alles, was die Einrichtung des Ordens betrifft, hinter einem Vorhange versteckt? Die Regeln aller übrigen Orden sind in aller Welt Augen, aber unter den Jesuiten gibt es sogar Professen, welche die Satzungen, Privilegien und selbst die Regeln der Gesellschaft nicht wissen, obwohl sie sich verbinden, sie zu beobachten. Mithin werden sie von ihren Oberen nicht nach den Regeln der Kirche, sondern nach gewissen verborgenen und den Oberen allein bekannten Satzungen und Vermöge gewisser verborgener, schädlicher Angebereien regiert, was Ursache ist, dass eine große Menge aus dem Schoße der Gesellschaft verjagt wird. Don Juan de Palafox, Briefe an Innozenz den 10., Frankfurt und Leipzig, 1773, Seite 116 und folgende. Zweitens, hat der Jesuitenorden Geheimvorschriften, sind die vielgenannten Monita Privata echt? Dass der Orden geheime Satzungen hat, die er ängstlich hütet, unterliegt für mich nach dem Gesagten und nach dem noch zu Sagenden nicht im mindesten Zweifel. Mehr wie irgendeine andere Vereinigung verdient der Jesuitenorden die Bezeichnung »Geheime Gesellschaft«.